Jetzt sind es nur noch zwei Videos tiefer in den digitalen Kaninchenbau und sie landen dort, wo die Corona-Pandemie in Frage gestellt wird und Politikerinnen entführte Kinder foltern. Und alles fing mit ihrer Erkältung und ein wenig Ingwertee an. Je weiter man in den Dschungel der Videoangebote vordringt, desto radikalere, extremere und auch realitätsfernere Machwerke werden einem durch den sich anpassenden Algorithmus vorgeschlagen. Hohe Klickzahlen lassen die Inhalte sehenswert wirken. Wir wollen sehen, warum sich Millionen vor uns ein Video angeschaut haben und tun es ihnen beim Anklicken gleich. Denken Sie an das Schwellenwertmodell. Die Journalistin Zünep Tüfekci fasst das folgendermaßen zusammen. Was wir erleben, ist die digitale Ausnutzung eines natürlichen menschlichen Wunsches, hinter den Vorhang zu schauen, tiefer in etwas einzutauchen, das uns beschäftigt. Während wir klicken und klicken, werden wir von dem aufregenden Gefühl mitgerissen, mehr Geheimnisse und tiefere Wahrheiten aufzudecken. YouTube führt die Zuschauer in einen Kaninchenbau des Extremismus, während Google die Werbeumsätze in die Höhe treibt. In der Tat, per automatisierter Werbefinanzierung ist die Radikalisierung ein lukratives Geschäft, sowohl für YouTube als auch die Ideologen. Die Videoplattform ist damit ein nützliches Rekrutierungs- wie Finanzierungsinstrument für Verschwörungserzähler. Die investigative Nachrichtenseite Bellingcat untersuchte in einer qualitativen Analyse Nachrichten aus rechtsextremen Chatrooms und entdeckte, dass YouTube als häufigste Ursache für das sogenannte Red Pilling von Mitgliedern genannt wurde. Besonders häufig wurde die sechsstündige Dokumentation Adolf Hitler, die bedeutendste Geschichte, die nie erzählt wurde, als persönliche rote Pille angegeben. Voxpol wiederum, eine europäische Forschungsgruppe, analysierte 29.913 Twitter-Konten, die mit extremen Rechten vernetzt sind, und fand heraus, dass diese Konten am häufigsten YouTube verlinkten, dreimal so häufig wie auf die zweitplatzierte Seite Facebook.